Uli Christen, Marshall Matthew, Charlene Sandra und die Maßnahme. Teil 1. Das ist doch völliger Schwachsinn, mault Marshall Matthew. Zeitverschwendung. Bringt doch alles nichts. Bis wir diese schwachsinnigen Berichte ausgedruckt haben, sind die schweren Jungs und Mädels schon wieder auf freiem Fuß und drehen das nächste Ding. Verarsche ist das. Schikane. Lustlos klickt die Maus. Nun, eigentlich ist es der Zeigefinger, der lustlos klickt. Und noch ureigentlicher residiert das Zentrum der Lustlosigkeit. Irgendwo in den Hirnlappen von Matthew Dechant, Marshal von Neukölln, laut Selbstauskunft. Kommissar der Berliner Mordkommission, laut Personalakte. Mit Dienstwaffe im Schulterhalfter, nicht an der Hüfte. Charlene Sandra schweigt, konzentriert sich auf ihre Atmung, konzentriert sich auf ihre Arbeit, weiß, dass sie das Pensum ihres Partners miterledigen muss. Wenn der nicht will, dann will er nicht. Da helfen keine guten Worte und Dienstvorschriften erst recht nicht. Das ist halt so, das Tao des Lebens. Ändere, was du ändern kannst und lebe mit dem Rest. Kann man in jedem beliebigen Schmöker aus der Esoterik-Buchhandlung nachlesen oder auf den Psychologie-Seiten in Spiegel oder Brigitte. Und den Marshall ändert keiner mehr. Der ist so, wie er ist. Also fügt Sandra sich in ihr Schicksal, akzeptiert es, umarmt es und beginnt es zu lieben. Nimmt sich ein Beispiel an Generationen buddhistischer Mönche, die mit religiöser Inbrunst einen blitzblanken Fußboden scheuern. Nein, sinnlose Arbeit gibt es nicht. Nur sinnloses Genöle. Warum schaffen Sie nicht einfach den ganzen Polizeiapparat ab? Wenn wir das Gesocks nicht einfangen, müssen die es nicht wieder laufen lassen. Auf Bewährung, aber statt Strafe oder sonstigen schwachsinnigen Mist. Die lassen sich bestimmt immer wieder was Neues einfallen. Die Damen und Herren von der... Du bist Kriminalbeamter, Matthew. Schluss jetzt. Schluss mit Tao, mit fernöstlicher Gelassenheit. Die Berliner Göre erringt die Mehrheit in Sandras innerem Parlament. Umsonst die unzähligen Workshops, die Stapel von Fachliteratur, das unermüdliche Arbeiten am eigenen Selbst. Alles wie weggeblasen von der aufgeblähten Selbstgerechtigkeit ihres Kollegen. Kriminalbeamter, säuselt sie suffisant. Und du hältst doch immer Vorträge über das Wesen deutschen Beamtentums. Richte dich ausnahmsweise selber danach, mein Lieber. Der Marshall senkt den Blick, nuschelt unartikuliert in seinen Knebelbart, nuschelt Sesselpupper, nuschelt in einen Sack schmeißen, nuschelt Unverschämtheit, nuschelt bieten lassen und sagt dann, ich gehe eine rauchen. Schon wieder? Und höchstwahrscheinlich brauchst du wieder eine halbe Stunde, habe ich recht? 25 Minuten. 10 Treppe runter, 5 Zigarette, 10 Treppe hoch. In 10 Minuten die Treppe hoch, das schaffst du nie. Durchschnittswerte. Runter geht schneller als rauf. Aber ist schon ziemlich hektisch das Ganze. Der Genuss bleibt da auf der Strecke. Ja, du hast recht. Eine halbe Stunde wird es schon dauern. Jetzt guck nicht so gequält. Ihr Nichtraucher wolltet es doch so haben. Vor einem halben Jahr hätte ich kurz das Fenster aufgemacht, mich auf die Heizung gesetzt und gemütlich. Aber vorbei. Geht nicht mehr. Gratuliere, ihr habt gewonnen. Marshall Matthew wuchtet sich aus dem Sessel. Und die Lawine von 120 Kilo Lebendgewicht, ohne Gürtelschnalle, Boots und Stetson, donnert unaufhaltsam Richtung Treppenhaus. Lässt sich vom Telefonklingeln nicht irritieren und beantwortet einen diesbezüglichen Hinweis der Kollegin lakonisch mit: Geh halt ran. Nun, Lawinen gehören zu den Naturereignissen, denen man sich lieber nicht in den Weg stellen sollte. Tut man es trotzdem oder ist man, wie es zum Beispiel bei Immobilien der Fall ist, nicht flexibel genug, termingerecht den Weg frei zu machen, wird man gnadenlos überrollt. Naturereignis wird Naturkatastrophe. Erfahrene Taoistinnen machen diesen Fehler nicht. die sind biegsam wie ein Grashalm in der lauen Morgenbrise. Auch Shaolin Sandra. Die beugt sich nach vorne, greift zum Telefonhörer und keift: Was ist denn jetzt schon wieder? Das Naturereignis Matthew hat indessen die Tür zum Treppenhaus erreicht, reißt diese schwungvoll auf und macht sich lautstark an den Abstieg. Die Lärmentwicklung wird verursacht einerseits vom Schuhwerk des Ermittlungsbeamten. Einem Schuhwerk, das ersonnen wurde, Rinder jagenden Kuhhirten im Steigbügel bestmöglichen Halt zu bieten. Aber für ausgedehnte Fußmärsche in behördlichen Treppenhäusern allenfalls die zweite oder dritte Wahl darstellt und entsprechend gegen die brutale Zweckentfremdung lautstark protestiert. Andererseits vom Protestieren des Schuhträgers selbst, der die Themen Arbeit, Beamte und Nichtraucher noch nicht abschließend zu Ende diskutiert hat. Unermüdlich monologisierend, von Stockwerk zu Stockwerk, von Treppenabsatz zu Treppenabsatz trampelnd, fingert er eine Marlboro aus dem Softpack, das ihm wie immer in der Brusttasche seines Flanellhemds am Herzen liegt. Die Zigarette wird in die geschürzten Lippen geschoben. Am Filter derselben beginnen Matthews Zähne alsbald zärtlich zu knabbern, während sein rechter Daumen nervös den Deckel des Zippos auf- und zuschnappen lässt. Man könnte doch einfach. Man könnte, man kann und man hat. Hat als einziger Beamter im Präsidium ein persönliches Exemplar der Hausordnung überreicht bekommen. Ein Unikat. Die Chefsekretärin hatte die Worte »Im gesamten Gebäude herrscht Rauchverbot« mit einem gelben Textmarker liebevoll hervorgehoben. Der Polizeipräsident hatte eine persönliche handschriftliche Widmung angebracht. Das Treppenhaus gehört auch zum Gebäude, verziert mit drei imposanten, raumgreifenden Ausrufezeichen. Man hat Ermahnungen zu hören bekommen, sowie die Aufforderung, froh zu sein, dass die Sprinkleranlage des Treppenhauses wegen Wartungsarbeiten nicht mit der des Hauptgebäudes gekoppelt war. Nicht auszudenken, die Unmengen Papiermaché-Elektroschott, begossene Pudel mit Polizeimarke und ohne. Man könne sich nichtsdestotrotz Gedanken machen, wie der entstandene Schaden zu beheben sei. Hoffentlich sei man gut versichert. War man natürlich überhaupt nicht. Also hat man sich zum Volkspark Hasenheide begeben, ein paar ambitionierte Kleindealer beim Kleindealen überrascht, fachgerecht mit dem Lasso eingefangen, an den Gliedmaßen gefesselt und auf der Ladefläche des Pickups verstaut. Man hat auf dem Rückweg bei einem Baumarkt Rast gemacht, sich mit dem Nötigen versorgt, hat wieder im Polizeipräsidium einige Instanzen übersprungen, eine Einigung erzielt, den Vertragspartnern Pinsel, Spachtel und Farbe überlassen, dem händeringenden Hausmeister eine Leiter abgeschwatzt. Man hat laut geflucht, welcher Idiot denn so blöde sei, ein Treppenhaus mit wasserlöslicher Farbe zu streichen, hat den Fehler aus Kostengründen wiederholt, hat beaufsichtigt, wie die ambitionierten Junghandwerker den gallertigen Schleim von den Treppenstufen kratzen, hat die Idee gehabt, man könne den Dreck doch verdünnen und recyceln, hat sich geärgert, dass man daran nicht früher gedacht hat, hat den Ärger an der persönlichen Arbeit statt Strafebrigade wortreich ausgelassen, hat den Ärger am naserümpfenden Hausmeister ausgelassen, hat den Ärger an Charlene Sandra ausgelassen, die nur höflich nachfragen wollte, wann der Herr Kollege denn wieder für Ermittlungen zur Verfügung stände, hat den Ärger an sich selbst ausgelassen, indem man eine ganze Flasche Whisky konsumierte, was an den folgenden Tagen zu gesteigerter Reizempfindlichkeit, Gereiztheit und noch mehr Ärger führte, hat dann doch Abstand gewonnen zu der peinlichen Episode, ein Prozess, den die hämischen Kollegen aktiv aufzuhalten versuchten, was ihnen des Öfteren auch gelang, hat schlussendlich aus seinem Fehler gelernt und war, wenn auch nicht geduldiger, so doch vorsichtiger geworden. Das Naturereignis Lawine Marshall Matthew erreicht den Hinterausgang, erreicht den Ort, wo das Gebirgsmassiv des Treppenhauses in die weiten Plains des Besucherparkplatzes mündet, wo am fernen Horizont schemenhaft die unwirtliche Wüste des Bankenviertels lauert, Brutstätte von Nattern und Geiern, No-Go-Area für jeden überlebenswilligen Menschen. Und an jenem magischen Ort, die Bedrohung ist zu sehen, aber zu weit entfernt, um unmittelbar gefährlich zu sein, hat ein findiger Kopf eine Oase der Ruhe und Einkehr, der Meditation und Andacht geschaffen. Vom Parkplatz durch eine Brüstung getrennt. Eine Brüstung, die aufgrund ihrer Höhe durchaus und in Ermangelung des Originalprodukts noch durchausiger die Funktion von Sitzmöbeln übernehmen kann, nur zwei Schritte hinter der Tür, vor Wind und Wetter durch das darüber liegende Stockwerk nur unzureichend geschützt, steht ein Aschenbecher und markiert die Raucherecke des Präsidiums. Sanduhrförmig ist er, je nach Wetter gefüllt mit kippendurchsetztem Sand oder einer braunen, nikotinverseuchten Brühe, die selbst die Croissant-degenerierten Spatzen der Hauptstadt nicht einmal aus Versehen, nicht einmal unter Drogeneinfluss mit einer Vogeltränke verwechseln, obwohl die äußere Form des Behälters diesen Irrtum durchaus entschuldigen würde. Die lieblos betongrauen Seiten des Suchtaltars hat ein ästhetisch empfindender Mensch durch bunte Wandmalereien verschönert. Zen ist doof, steht da zum Beispiel. Oder meditieren kannst du nach Dienstschluss, du ausgesprochen selten dumme Nuss. Oder geradezu philosophisch, Tao ist Opium für den Volker. Die Lawine plumpst auf die Brüstung, das Zippo zündet, der Marshall saugt, die Tür, kaum geschlossen, fliegt wieder auf. Mord in Lichtenberg, keucht Shaolin Sandra. Wir müssen dein Auto nehmen, meins ist in der Werkstatt. Na was ist, los geht's. Die Autoschlüssel liegen auf dem Schreibtisch, knurrt der Marshall und widmet sich seiner Zigarette mit plakativer, publikumswirksamer Hingabe. Bleib sitzen, stöhnt Shaolin Sandra. Ich geh schon. Und Matthew, stiernackiger Götze der Trägheit, massiges Monument der Tatenlosigkeit, von Ora et Labora unwiderruflicher getrennt als Hero von Leander, beschließt, wie schon so oft in ähnlichen Situationen, nicht über die Fertigkeit seiner Partnerin nachzudenken, offensichtliche Selbstverständlichkeiten blumenreich in Worte zu kleiden.